Diese Sendung wird dir präsentiert von der Piratenpartei Nordrhein-Westfalen. Dann herzlich willkommen zur 28. Vorstandssitzung des 16. Landesvorstands der Piratenpartei Nordrhein-Westfalen. Heute ist der 16. Mai. Wir starten fast pünktlich um 20:32. Mein Name ist Marco, ich werde durch die Sitzung leiten. Protokoll, da ist noch der Eintrag vom letzten Mal. Wer mag das übernehmen? Also ich war davon ausgegangen, dass ich sowieso dazu verurteilt werde. Okay, der Elder wird dir helfen? Ja, schon dabei. Wir sind ja schon ins Gehege gekommen, habe ich gerade gesehen. Okay. Wir können ja wie beim letzten Mal alle mitwirken. Wunderbar. Anwesend sind der Bali, der Martin, der Wolf, der Elder, die Vaku und die San. Damit sind wir beschlussfähig und hätten als erstes unser Protokoll aus der letzten Sitzung zu beschließen. Gibt es da Einwände oder Enthaltungen? Das ist nicht der Fall. Dann haben wir das einstimmig angenommen. Und kommen zu den Berichten des Landesvorstands. Der Sven hat sich für heute entschuldigt. Ich lese mal vor, was er ins Pad eingetragen hat. Er hat interne Angelegenheiten geregelt, Mitgliederkontakt und Termineinladungen gemanagt, Ticketpflege. Ansonsten allgemein viele Termine als EU-Kandidat am Organisieren. Dazu kommt leider meine Verletzung aktuell. Das ist dann auch der Grund, warum er heute nicht da ist. Wenn ihr Fragen oder Anmerkungen habt zu unseren Tätigkeitsberichten, machen wir am Ende, wenn wir einmal alle durch sind. Könnt aber gerne schon mal in den Sprechenraum kommen. Als nächstes wäre dann ich dran. Ich habe, nachdem wir ja in der letzten Sitzung uns quasi so ein bisschen neu konstituiert haben, die Änderungen der Geschäftsordnung im WP, im Web auf dem Vorstandsblog vorgenommen und auch die Vorstandsprofile entsprechend angepasst und auch die Beauftragungen angepasst im WP und auf dem Vorstandsblog. Dann hatten wir zwei WKO-Sitzungen, wie immer, jeden Freitag momentan. Dann habe ich ein bisschen geholfen bei dem Lektorat und dem finalen Layout der beiden Flyer zur EU-Wahl. Dann gab es einige Shop-Zugangsnachfragen von den Völkerfonds, die habe ich bearbeitet. Mit Isan zusammen fragen wir halt rum, gibt es noch irgendwo Infostände, können wir noch was eintragen? Da ist dann auch noch hier und da was gekommen. Dann hatten wir eine AGÖ-Ersetzung, dann bin ich unter anderem auch mit den Vorbereitungen des BSDs in Düsseldorf beschäftigt. Wir hatten einen Blogbeitrag zum Tag der Pflegenden, den habe ich redaktionell überarbeitet und natürlich auch gebloggt. Am Dienstag war Stammtisch in Düsseldorf. Dann hatte ich noch einen Umlaufbeschluss initiiert zur Unterstützung des Aufrufs auf die Straße gegen den AfD-Bundesparteitag in Essen. Da habe ich uns dann auch schon als Unterstützer eingetragen und den Newsletter abonniert. Gerade nochmal geguckt, wir sind noch nicht gelistet als Unterstützer, aber das habe ich tatsächlich auch als Wort gemacht. Ja, das war's soweit von mir und dann wäre als nächstes der Elder dran. Ja, hallo erstmal. In den letzten 14 Tagen ist auch schon eine Menge passiert. So langsam kommt das PolGF-Leben wieder zurück. Ich erkenne langsam wieder Parallelen zu alten Tätigkeiten, die ich schon mal gemacht habe. Von mir aus einmal ganz kurz. Ich habe zwei öffentliche Termine wahrgenommen. Einmal in Schwerte, einmal in Krefeld. Und zwar einmal das Politik-Speed-Dating in Schwerte, was auch sehr interessant war. Ich habe auch ein Foto, was das Kio-Paar Schwerte bei Instagram veröffentlicht hat, habe ich auch mal mir befreien können. Wo man mich quasi schon mitten im Gespräch auch sieht. Richtig klasse, super getroffen. Ich hoffe, wir kriegen das irgendwie anderweitig verwurstet. Dazu noch eine sehr, sehr interessante Veranstaltung in Krefeld beim Speed-Debating. War auch sehr schön, kann ich auch gerne in aller Ruhe in vertrauter Runde auch ein bisschen was zu erzählen. Am Freitag gab es dann was ganz Besonderes, und zwar nach einer nach einem kurzen Tweet, den es mal gab zu der Finde den Elder Aktion, die wir hatten, gab es halt kleine Spielerei auf meinen Namen hin, weil es gibt ja halt auch diese kleine Stadt Den Helder in den Niederlanden, beziehungsweise in Nordholland. Also habe ich dann auf Basis dieses Tweets auch Kontakt zu den niederländischen Piraten aufgenommen und dann auch der Piratin in Den Helder selbst, die auch für die Europawahl auch kandidiert und dort auf der niederländischen Liste auf Platz 24 ist. Und habe ich mit ihr getroffen und habe dann quasi auch mal Den Helder plakatiert mit meinem Plakat. Also jetzt kann man mich auch in Den Helder finden. Wir haben eine super Location gefunden von einem Schiff. Das ist, glaube ich, auch jetzt über die vielen Medien auch gegangen und wird im Moment auch gerade jetzt aktuell sogar noch von den niederländischen Piraten auch mit benutzt, was ich auch sehr, sehr klasse finde, weil auch die machen natürlich auch vernünftige Wahlkampf. Dazu noch habe ich an der PolGF-Runde zum Thema Infostände am Dienstag teilgenommen. Da ist also die normale PolGF-Runde ist einmal umgemodelt worden und da wurde das Thema Infostände und auch der Umgang damit ein bisschen besprochen. Da wurde ein Experte eingeladen, der uns auch auf einige Sachen hinweisen konnte. Das Gute ist, NRW achtet schon auf die meisten Sachen, die dort auch mitgenannt wurden. Auch da bitte Fragen an mich, falls irgendwas irgendwie noch unklar ist oder irgendwelche Leute noch wissen wollen oder ein paar Fragen haben zu Infoständen, was sie machen sollen oder wie sie auch das öffentlichkeitswirksam darstellen sollen. Ich denke mal, da sind wir auf einem guten Weg. Und noch dazu, wie versprochen, gehen natürlich jetzt auch Sonnenbrillen an die KVs und VKVs raus, die Infostände angemeldet haben. Und da sind jetzt die Brillen jeweils nochmal versendet worden. Dafür war ich heute ein paar Mal hab ein paar kleine Päckchen gepackt und die jetzt auch über die Post jetzt verschicken müssen. Ich verfolge auch schon brav, wie der Versand auch läuft. Das geht rum. Ein Paket konnte ich leider nicht zustellen. Das habe ich mir persönlich zustellen wollen. Da bin ich noch im Kontakt mit denjenigen und ist auch nicht weit weg. Daher komme ich da direkt dran. Ja, das von mir erstmal. Danke, Elder. Und dann geht's weiter mit dem Wolf. Ja, also bei mir ist nicht viel zu berichten, weil ich einfach nach dem Krankenhausaufenthalt noch nicht wirklich so richtig wieder beieinander bin. Ich habe, wie alle anderen auch, Umlaufbeschlüsse mit abgestimmt, habe Spam im RT gelöscht, wenn ich mal drin war, und habe ansonsten inzwischen die Spendenbescheinigungen NRW für 2023 vorliegen, die ich auch brav alle unterzeichnet habe. Die gehen dann wieder zur endgültigen Verteilung an die LGS zurück und sollten dann in der nächsten Woche, spätestens übernächste Woche, bei den Spendenden angelangt sein. An der Stelle werden welche dabei sind im Hörerraum. Herzlichen Dank dafür. Danke dir. Und Bali? Jo, nicht viel, aber ein bisschen Mitgliederverwaltung. Ich war auf der Technik-Gen-6-Sitzung gestern ohne besondere Vorkommnisse. Das, was war, kläre ich intern. Und sonst wirklich nur hauptsächlich Kreisverband hier im Moment mit CSD, mit Infostand, mit Plakatierung und meinen zu etablierenden Vorstand jetzt zu animieren, ein wenig mehr zu tun als das, was ich sonst immer übernommen habe. Mandy? Danke, Bali. Und als nächstes ja, die Sandra. Dankeschön. Ja, ich habe wieder die alltägliche Social-Media-Arbeit gemacht. Ich habe zusammen mit Elder diese Social-Media-Aktion in Den Helder gemacht. Hey, ich kann es jetzt. Dann, die heiße Zeit der der EU-Wahl hat jetzt angefangen. Das heißt, auch da habe ich ziemlich viel dran gemacht für die Social-Media-Arbeit. Ich war in der AGÖA-Sitzung, habe AGÖA-Arbeit gemacht und Tickets geschubst und meine Kolleginnen genervt damit, Mails geschrieben und Spams beseitigt. Danke dir. Und dann haben wir noch den Martin. Ja, ich habe mal wieder an diversen kommunalen Sitzungen teilgenommen, Sondernutzungserlaubnis für einen Infostand beantragt, mehrere Bürgeranfragen beantwortet. Recherchiert, wer in NRW die letzten 10 Jahre ein Mandat für uns Piraten ausgeübt hat, dann die Vorplanung für die Teilnahme an einem Stadtfest und das war's. Danke dir. Sandra hat sich entschuldigt für heute. Damit wären wir durch mit den Vorstandsberichten. Gibt es Fragen dazu? Das ist nicht der Fall. Dann haben wir hier die Berichte Statistik. Mitgliederstand heute 1357, davon stimmberechtigt 560. Dann haben wir hier, ich sehe gerade Bewegung im Pad. Sparkassenbestand ist vom 15. April 144,60 €. Der andere ist unverändert übrigens. Was ist unverändert? Der Sparkassenbestand ganz unten vom Renditekonto. Ah, okay. Dann haben wir GLS-Girokonto, Stand 2. Mai 7.400,49 € Stadt Sparkasse Düsseldorf, Girokonto 70.908,18 € und Renditekonto unverändert 186.634,86 €. Die VKV-Kontostände mit Stand 29. April findet ihr auf unserem Vorstandsportal vorstand.piratenpartei-nrw.de im Menü unter Kontostände, wenn ihr da mal nachschauen wollt. Gibt es dazu Fragen? Gut, dann geht's weiter mit den Terminen. Am 18. Mai ist Anja Hirsche bei den Piraten in Bonn erklärt das Pro und Contra der elektronischen Patientenakte. Der Termin ist auch bei uns im Kalender eingetragen. Hier ist auch nochmal die Pressemitteilung im Pad verlinkt der Bonner Piraten. Auch am 18. gibt es Infostände in Hilden, Recklinghausen und Bonn. Auch nochmal hier der Link zu unserem Kalender, wo man nachschauen kann, wo genau und von wann bis wann. Dann haben wir hier immer noch eine nicht terminierte Podiumsdiskussion, wo der Sven sich angemeldet hatte. Da sind wir jetzt nicht so auf dem neuesten Stand, weil das Termin da immer noch nicht klar war. Am 25. Mai haben wir Infostände in Hilden, Ratingen, Herne, Recklinghausen und Bonn. Und zeitgleich, aber über 2 Tage, Samstag und Sonntag, den CSD in Düsseldorf. Dann haben wir am 28. Mai eine Einladung zu einer Parteienmesse zur EU-Wahl bekommen in Oberhausen. Das ist dann später nochmal Thema. Am 8. Juni ist der CSD in Bielefeld. Am 9. Juni sind die Wahlen zum Europaparlament und die Piratenpartei Nordrhein-Westfalen wird 17. Und dann haben wir noch zum Schluss das Kerpener Stadtfest mit Pirateninfostand. Das findet statt am 6. und 7. Juli. Gibt es Ergänzungen? Haben wir was vergessen? Gut, dann hier nochmal die Bitte, wenn ihr Termine habt, Stammtische, Infostände, Sitzungen oder ähnliches, bitte schreibt kurz an Vorstand@, damit wir das auch in unseren Terminkalender eintragen können, wo auch regelmäßig dann über Social Media eure Veranstaltungen, Infostände und so weiter beworben werden. Gut, kommen wir zu den Anträgen. Wir haben einen VKV-Antrag aus Duisburg bekommen, Ticketnummer 520263, Finanzantrag über 5000 Flyer und 200 Aufkleber Teddy. Der Reinhard mag da vielleicht schon mal in den Sprechraum kommen. Wir haben dann nochmal zurückgefragt, weil dieser Antrag keinen Eurobetrag enthält und es hing ein Flyer an, aber der hat wohl nichts mit dem Antrag zu tun. Soweit wäre das jetzt geklärt. Ja, soll ich gleich nochmal. Ja, hallo Reinhard. Also was uns fehlt in einem Finanzantrag, ist halt ein Eurobetrag. Habe ich da nicht 340 € reingeschrieben aus dem Wahlkampfbudget? Ja, das hast du reingeschrieben. 350 € steht euch als Gliederung zu, aber das passt jetzt nicht zu dem, was du da bestellen wolltest. Wieso? Ich wollte die Flyer zum EU-Wahlkampf bestellen und laut dem Zugang, den du mir zugeschickt hast, steht da 0 €. Das heißt, die werden dann mit diesen 350 € da finanziert, soweit ich das verstanden habe. Sehe ich das richtig? Nein, da steht 0 €, weil der Bund die Flyer finanziert. Das heißt, für die Gliederung sind die Flyer kostenlos. Die Aufkleber, da müsstest du einen Preis gesehen haben. Da habe ich noch nicht geguckt jetzt. Da wusste ich dann noch nicht, dass er zum Wahlkampf gehört. Aber wenn ich damit nicht hinkomme, müssen wir das halt aus unserem Budget bezahlen. Ja, also ihr wollt 5000 Flyer bestellen, das kostet nichts. Die Aufkleber müssten 100 Stück 3 € kosten, weil das generell eigentlich im Shop der Betrag ist. Bei 200 Aufklebern seid ihr dann bei 6 € zuzüglich eventuell noch ein paar Euro Portokosten, Versandkosten. Also sagen wir mal rund du hast verstanden, Bänder, dann 10 Euro für die 200 Aufkleber. Ja, oder lass uns 20 nehmen, wenn ihr sonst nichts weiter bestellt. Nur die Teddy bestellen und dann halt diese EU-Sachen. Dann können wir die 20 Euro ja aus dem aktuellen Budget, wir haben ja 150 Euro bekommen für dieses halbe Jahr, dann können wir die davon ja locker bezahlen. Das ist richtig. Nur ihr müsst trotzdem natürlich einen Finanzantrag machen und könnt nicht einfach sagen, so, wir nehmen jetzt 350 Euro. Also ein Finanzantrag, der uns eben auch signalisiert, dass das mit den Piraten Duisburg abgesprochen ist und wo drin steht, was ihr haben wollt. Wir ergänzen da jetzt noch den Betrag und dann mag vielleicht jemand von meinen VorstandskollegInnen die zweite Unterstützung eintragen. Ja, das mache ich dann. Aber ich würde ein Budget ansetzen. Ja, haben wir ja jetzt. Nicht, dass man sich davor rechnet hat mit dem Portokosten. Also 50 Euro rein und gut ist. Genau. Gut, dann machen wir 50 Euro. Statt 20 Euro. Wunderbar. Jetzt habe ich noch eine Frage zu diesem Flyer-Entwurf, der dabei gefügt war, durchaus. Weil, richtig, aber der hat jetzt erstmal nichts mit dem Antrag zu tun, ne? Der Flyer an sich nicht, diesen Flyer, da machen wir am Ende so nach und nach. Ja, ich würde also jetzt gerne erstmal den Antrag durchstimmen. 50 Euro für den VKV Duisburg für die Bestellung von Flyern und Aufklebern. Ich frage das einmal von oben ab, Balli. Dafür hätte der Schatzmeister auch alleine machen können. Martin? Dafür. Wolf? Ja, klar, dafür. Elda? Dafür. Isan? Dafür. Ich bin auch dafür. Dann haben wir das schon mal einstimmig angenommen. Sollen wir jetzt über diesen Flyer diskutieren, wo wir den Reinhard gerade da haben? Ah, nee, jetzt geht's wie Folgendes. Ich hab mir mal diesen Zugang angeguckt. Ja, ich habe mir auch ein neues Passwort gegeben und alles ist da. Jetzt ist ja die Lieferadresse gleich die Rechnungsadresse und die Rechnungsadresse ist ja die Seelbecker Straße in Düsseldorf. Wie kriegen wir die Sachen da Duisburg? Du musst das, wenn du da angemeldet bist, musst du das ändern. Wenn du auf der Seite bist, wo du beides siehst, also du siehst die Adresse Selbecker und daneben steht dann Lieferadresse ist das gleiche oder so, da musst du dann eine neue Adresse eingeben. Ich weiß nicht, da ist so ein Button, da steht, glaube ich ja, neue Adresse. Gut, dann weiß ich Bescheid. So, jetzt wäre das geklärt, dann kriegt er auch noch Duisburg. Es geht sich darum, wir haben noch beschlossen, dass wir von dem Flyer, den ihr da im anderen gesehen habt, der war erst nur so aus zu Demonstrationszwecken gedacht, wollen wir 200 Stück drucken lassen. Das würde jetzt, ich habe jetzt hier mal so ein bisschen rumgerecherchiert vor Ort, zwischen 64 und 100 Euro kosten. Das heißt im Klartext, ich muss ein anderes Angebot einholen, dann geht Kunde bei Flyer-Alarm. Das könnten wir dann aus dem Budget bezahlen, was wir sowieso für die ganze Veranstaltung haben. Ja, genau, da hatten wir ja schon ein Budget beschlossen. Aber wir haben noch ein paar Anmerkungen, glaube ich, zu den Flyer an sich. Gut. Die Kollegen sind damit einverstanden. Das habe ich mit denen schon beschlossen. Der ist beschlossen. Jetzt weiß ich nicht, wo da das Problem ist. Wolf, du wolltest dazu was sagen. Ja, also ich will euch da nicht reinreden, aber ihr solltet euch dringend Unterstützung holen, was ein bisschen das Layout angeht. Zum Zweiten muss man halt schon beachten, dass die Angaben zum Verantwortlichen im Sinne des Presserechts, also VESDP, dass die auch korrekt sind. Da hat euch die WAKO schon was zugeschrieben. Und bitte, bitte holt euch irgendeine Hilfe bei der Gestaltung, dass das zumindest annähernd ein bisschen so aussieht, wie das auf den Plakaten ist. Das habe ich jetzt nicht verstanden, akustisch. Holt euch Hilfe bei der Gestaltung. Da haben wir niemanden, das habe ich gemacht. Ich habe auch keine Ahnung davon, da bin ich auch ehrlich. Für mich ist der in Ordnung. Ja, aber es geht halt darum, dass ihr darunter stehen habt, verantwortlich Piratenpartei Duisburg. Das hatte ich dir schon geschrieben. Es gibt keine Piratenpartei Duisburg. Es gibt in Duisburg ein paar Piraten, aber die können dafür nicht die Verantwortung übernehmen. Das heißt, wenn ihr Druckerzeugnisse habt, dann muss hier, wie auf NRW-Sachen, der Sven als Verantwortlicher angegeben werden. Das ist Punkt 1. Schreibt mir genau, was ich machen muss, dann ändere ich das eben. Ist ja kein Problem. Ja, aber grundsätzlich, wie der Wolf schon sagte, also ihr müsst euch da irgendwie Hilfe suchen. Ich weiß jetzt nicht, wie eilig das ist. Ich kann gerne auch mal rumfragen, aber so einen Flyer bitte nicht drucken. Also erstens mal sind dann tatsächlich noch Fehler drin. Da ist Digital Courage falsch geschrieben. Da sind Leerzeichen, wo keine sein sollten. Also da muss auch textlich nochmal überarbeitet werden. Das Design muss überarbeitet werden, weil so kannst du den Sven nicht drunter schreiben. Das sage ich jetzt einfach mal, obwohl Sven nicht da ist. Wir haben uns den ja alle schon angeguckt. Keine Ahnung. Und dann wäre noch meine Frage, wenn man Digital Courage da hat, wer von Digital Courage kommt da? Sowas gehört dann auch einfach in so einen Ankündigungsflyer in einer netten Form. Wir freuen uns über den Vortrag von Herr Frau sowieso. Also solche Sachen sollten da schon rein. Jetzt hat Lisa noch eine Wortmeldung. Reinhard, wenn du solche Flyer gestaltest, du musst mehr Absätze machen. Die Sätze dürfen nicht so flüssig hintereinander kommen. Die Leute lesen so eine Textmauer nicht. Das ist das Problem. Das muss in kleinen Häppchen mit Absätzen gestaltet werden. Ich habe jetzt keine Ahnung. Ich habe das so gemacht. Für mich ist das so in Ordnung. Ich kann mir jetzt 25 Mal erklären. Ich kann das nicht besser. Ich kenne auch niemanden hier vor Ort, der was machen kann. Oder wir hauen den einfach in die Tonne. Okay. Bei dem ursprünglichen Antrag zu der Veranstaltung, den du gestellt hattest, da stand, Digital Courage wird Werbung für die Veranstaltung auf ihrer eigenen Webseite machen und auch Flyer zur Verfügung stellen. Was ist denn daraus geworden? Die Flyer sind gekommen, die sehen anders aus, als wie ich mir das vorgestellt habe. Also mit Digital Courage war der Flyer in Ordnung, um das sozusagen. Und dann haben die mir wohl Flyer zugestellt und die haben mir ihre eigenen geschickt. Also die haben nicht das gemacht, was ich denen geschickt habe. Also da ist noch nichts passiert. Mit anderen Worten, ihr habt Flyer von Digital Courage für diese Veranstaltung bekommen. Ja. Das sind ja wahrscheinlich so ganz allgemeine Flyer, wo jetzt noch kein Datum drin steht, sondern nur eine Information zu der Veranstaltung. Ganz genau. Aber die haben dir nicht gefallen, war es das? Ich hab mir gedacht, die will mir das schicken, weil ich denen geschickt habe. Aber da ist ja jetzt keinen Anklang findet, was ich gemacht habe und falsch gemacht habe, anscheinend ist das ja nicht so dramatisch. Ich habe auch keine anderen Aufträge erteilt. Ich habe nur Preise eingeholt erstmal. Okay, wo wollt ihr denn die, du sagtest 200 wollt ihr drucken, wo wollt ihr die verteilen? Das weiß ich auch nicht, wo der Kollege das verteilen will, weil wer verteilt heute nur noch Flyer zu irgendwelchen Veranstaltungen? Ich wollte dann eigentlich die ganze Werbung über Radio Duisburg laufen lassen und den Flyer dann hinten dranlegen, so als Bilddatei. Und was ist daraus geworden aus Radio Duisburg? Da habe ich noch nichts gemacht. Ich habe das erstmal ins Wiki eingestellt und zwar in der dir bekannten Form, also ohne jetzt Piratenbad Duisburg, habe ich heute eingestellt auf der Wiki-Seite der Piratenbad Duisburg Veranstaltungen. Da stehen dann diese Schrägstriche, was ich da so geschrieben habe, den ungefähren Ablauf und dann hat sich das. Ja, nur mit einem Eintrag in Wiki kriegst du ja keine Leute auf deine Veranstaltung. Also so ein Flyer macht natürlich schon Sinn, wenn man jetzt zum Beispiel den in der unmittelbaren Umgebung verteilt von so einer Veranstaltung, dass man mal beim Bäcker fragt, ob der da was am Tresen legt oder in der Kneipe mal fragt, ob die was auslegen oder ob die ein schwarzes Brett haben oder. Aber wie gesagt, so geht das nicht mit dem Flyer. Wir sind quasi als Landesverband dafür verantwortlich und können das den Flyer, so wie er jetzt ist, halt eben auch nicht freigeben. Kein Problem. Die Flyer von Digital Courage, kannst du da einen einscannen und uns mal zuschicken? Ja, den könnt ihr haben, kein Problem. Okay. Die Veranstaltung, sag nochmal den Termin. 10.7. Gut. Das heißt, wir haben noch ein bisschen Zeit, um zu schauen, ob wir jemanden finden, der den Flyer ein bisschen schicker macht. Ja, da kann ich nicht, da bin ich zu blöd für. Ja, gut. Dann schick du uns mal den Flyer von Digital Courage auch so als Anregung, was die da so textlich machen. Lisanne, hast du jetzt noch eine Wortmeldung? Ja, mein Angebot, wenn ich alle Infos bekomme und diesen Flyer von Digital Courage, dann entwerfe ich euch so einen Flyer, Reinhard. Ist ja, das ein Angebot? Mach mal, du bist besser als ich bin zu blöd dafür. Das ist nicht blöd, du kannst dafür andere Dinge. Wir können nicht alle gleich gut sein. Alles gut. Ypsilon, mir ist das egal, ich habe da keine Ahnung von. Ich habe eine technische Ausbildung. Aber du hast jetzt ein Angebot, schick an Vorstand@ einen Scan von diesem Digital Courage Flyer, und dann, ja, dann schaut Isan mal, dass sie da was für dich zusammenbastelt. Die Adresse kann ich auf Duisburg ändern, sodass ich mich da als Duisburg ankomme, ne? Für die EU-Sachen, ne? Ja, wie ich dir gerade erklärt habe, da ist bei der Gegenüberstellung Versand-Lieferadresse, da ist ein Button, da kann man dann anklicken und eine neue Lieferadresse eingeben. Ich kümmere mich dann gar nicht um die Flyer-Bestellung, ihr macht mir dann die Arbeit, die Designarbeit, das habe ich nicht im Angebot. So machen wir das. Danke. Gut, dann sind wir mit den Anträgen soweit durch, dann kommen wir zu den Umlaufbeschlüssen. Da hatten wir einen Finanzantrag vom VKV Heinsberg. Für den CSD und Europawahlkampf insgesamt ein Budget von 250 Euro. Diesen Antrag haben wir positiv abgestimmt. Dann gab es einen politischen Antrag von der WAKO, das habe ich eben schon erwähnt, Protest gegen den AfD-Bundesparteitag in Essen unterstützen. Auch das wurde positiv abgestimmt. Und dann hatten wir noch drei Mitgliedsanträge. Ticketnummer 519637, 519906 und 520247. Damit haben wir drei neue Mitglieder im Landesverband aufgenommen. Herzlich willkommen. So, jetzt muss ich hier scrollen. So, nächster Punkt. Aktuelles aus den Kommunen. Stadt, Landkreis, Bus, gibt es da etwas zu berichten? Also wenn keiner mag, möchte ich gerne hier das direkt schon mal nutzen, kleinen Aufruf zu starten. Ich habe ja quasi zu meiner Wahl mitgenannt, dass ich ja gerne die Experten aus den Kreisen gerne haben möchte. Und auch, weil inzwischen auch schon über Social Media auch immer wieder Anfragen kommen, wo wir denn auch mal Online-Treffen haben in irgendeiner Art und Weise, würde ich gerne versuchen, auch nochmal, ob es jetzt regelmäßige Treffen sind, kann ich das gerade nicht versprechen, aber zumindest, dass wir mal immer wieder, ich sag mal, so eine Art Online-Stammtisch mal wieder ins Leben rufen, wo einfach sich einige Leute mal zusammentreffen, mal ein bisschen was aus ihrer Hut erzählen und auch mal vielleicht sich einfach mal vernetzen. Hier aufgerufen sind ganz klar auch diejenigen, die einfach mal sagen, okay, ich habe hier vor Ort, habe ich teilweise einfach niemanden, ich möchte aber gerne mal wieder einen Stammtisch sehen oder auch mal an einem Stammtisch mal wieder teilnehmen. Gerne fragt mich an auf allen möglichen Kanälen, wie ihr von mir kennt, zur Not E-Mail polgf@piratenpartei-nrw.de oder eben auch über die ganzen anderen Kanäle, die auch zum Landesverband an sich gehören. Über alle die kriegt man mich auch und da kriegen wir auch bestimmt es auf die Reihe, da auch einen gemeinsamen Termin zu schaffen. Gerade die, ich sag mal so, die Einsamen in den Kreisen wäre es mal ganz gut, weil eventuell kann man auch darüber dann sich wieder weiter vernetzen und vielleicht finden sich dann noch irgendwie drei oder vier andere, die halt auch aus der Umgebung dann da mal zusammenfinden können. Da gibt es auf alle Fälle Möglichkeiten und da hoffe ich drauf, dass wir das Ganze ein bisschen wieder beleben können. Ja, besonders wichtig ist eben ganz klar diese Expertenrunde, die ich haben wollte. Da auch bitte, wenn ihr irgendwelche Ideen habt, wie ihr den Landesverband ein bisschen nach vorne bringen könnt, wie ihr euch am besten in die Partei einbringen könnt, sei es mit fachlichem Wissen, in nicht mal nur in Programmpunkten, sei es auch technischer Natur, was auch immer uns irgendwie helfen kann, bitte gebt mir da mal kurz Bescheid und dann versuchen wir da auch einen möglichen Einsatzort zu finden. Dazu noch, vielleicht kleine Werbung noch dazu, wir haben weiterhin noch unsere Ausschreibung für die AG Technik, die auch immer noch Unterstützung benötigt und auch gerne diese Unterstützung auch sehr, sehr dankbar annehmen kann, weil Damen, die im Moment aktuell da drin sind, mit ihrer Arbeit quasi fast alleine gelassen werden. Danke dir, Elder, für den Aufruf. Gibt es dazu Fragen oder Anmerkungen? Das ist nicht der Fall. Dann mache ich weiter mit aktuelles Europawahl. Ich habe da nochmal den Bundesveranstaltungskalender verlinkt. Der ist in einem Krippenpad, wo ich auch fleißig immer unsere Termine und die Termine unserer NRW-Kandidaten eintrage. Da war halt auch der Sinn dahinter, dass man so ein bisschen sieht, was in der Partei passiert und wo gegebenenfalls auch noch Hilfe benötigt wird. Und was sich auch kurz nach unserer letzten Vorstandssitzung noch geändert hat oder fertig wurde, war Briefwahl.nrw, diese Domain leitet um auf unsere Piraten-Webseite und ist jetzt mit aktuellen Informationen zur Briefwahl, zur Europawahl fertig geworden. Gut, dann haben wir hier nochmal gesammelt die ganzen Infomails, die wir geschrieben haben zur Europawahl. Die sind auch immer noch nachlesbar auf unserem Vorstandsblog. Die letzte Mail ist vom 6. Mai gewesen. Das war die Nachricht, dass die Flyer bestellbar sind und auch nochmal die Bitte, uns die Infostände mitzuteilen. Ja, die Flyer, ein Themenflyer und ein Kandidatinnenflyer sind seit 7. Mai im Niedersachsen-Shop bestellbar und sind für die Gliederung kostenlos, weil der Bund die Kosten übernimmt. Gut, dann habe ich hier nochmal stehen lassen in unserem Pad, falls jemand noch nicht weiß, alle unsere Gliederungen bekommen vom Landesverband bis zu 350 Euro Zuschuss für Merch-Flyer oder ähnliches zur Europawahl. Da habe ich dann auch eine Tabelle angelegt, wo wir das nachhalten können, welche Gliederungen bereits wie viel in Anspruch genommen haben. Okay, dann haben wir auch noch zur Europawahl einmal das Sonnenbrillen-Gewinnspiel. Das ist ja jetzt bereits abgeschlossen. Elda hat auch schon gerade berichtet, dass die restlichen Brillen an die Gliederungen rausgegangen sind, die uns Infostände gemeldet haben. Elder, das waren alle, die im Pad weiß waren, ne? Ja, genau. Also ich habe jetzt 6 Pakete, glaube ich, geschnürt, wenn ich jetzt richtig gezählt habe. Ja, wäre auch mein Stand. Die anderen, sobald ich irgendwo etwas höre über Infostand, gucke ich, dass wir eine Adresse kriegen, trage das ins Pad ein und sag dir dann sofort Bescheid, ne? Ja, gern. Versand war heute, ne? Ja, genau. Ich habe die raus. Ich gucke gerne mal nach, wo die alle sind. Aber ich glaube, die sind alle noch bei der Post aktuell. Gut. Dann haben wir hier noch das Social Media Pad zur Europawahl, was ich mit Isan zusammen erstellt hatte. Das läuft ja soweit alles, dass wir die Termine unserer Kandidaten, aber auch natürlich Infostände und auch Stammtische und ähnliches über Social Media verbreiten, damit die Welt das weiß. Unsere Kandidaten angefragt werden zu bestimmten politischen Themen oder internationalen Tagen. Okay, gibt es noch irgendwas zur Europawahl zu sagen? Dann machen wir weiter mit sonstigem Wichtigem. Das erste Ticket, das ist auch noch aus dem letzten Protokoll, ebenfalls eine Einladung zu einem Europawahl-Talk. Da wollte der Sven schauen, ob er dafür Zeit hat. Da müssten wir ihn nochmal fragen, wie da der Stand der Dinge ist. Und dann hatten wir noch eine Einladung zu diesen kostenfreien Online-Seminaren. Alter, das wolltest du weiterleiten an unsere kommunalen MandatsträgerInnen. Da wollte ich jetzt eigentlich auch nur fragen, ob das abgeschlossen ist. Ja, tatsächlich. Ich habe das auch schon verschickt. Prima, weil dann können wir das Ticket im Prinzip auch schließen. Dann haben wir noch 2 neue Sachen, beziehungsweise neu und alt. Da geht es nochmal um das HBBK. Die haben uns ja schon öfter angeschrieben. Da sind jetzt tatsächlich die Einzelheiten gekommen zu ihrer Parteienmesse, die am 28.05. stattfinden wird. Ja, da war jetzt nochmal meine Frage. Ich weiß, sowohl Elda als auch Sven, ihr könnt beide nicht. Die Frage wäre halt, ob man das jetzt oder ob ihr das an die anderen KandidatInnen weitergebt. Ihr habt da ja so eine Vernetzungsgruppe und fragt. Also ich, wenn ich das richtig verstehe, ist dem zu entnehmen, dass man da schon zu zweit an so einem Messestand in Anführungsstrichen stehen sollte. Die stellen eine Pinnwand zur Verfügung, wo man Plakate anbringen kann. Man kann da seine Flyer und wahrscheinlich auch Merch auslegen. Aber wenn wir jetzt andere Kandidaten Kandidatinnen fragen würden, müssten wir natürlich trotzdem irgendwie dafür sorgen, dass das Zeug dahin kommt. Und wie gesagt, einen alleine würde ich da jetzt auch nicht unbedingt hinstellen wollen. Da wollte ich jetzt mal um Meinung bitten. Ja, also Material dort irgendwie hinzubekommen, sollte eigentlich nicht das große Problem sein. Also ich bin tatsächlich genau zum Zeitpunkt, wenn das gerade stattfindet, bin ich auch wirklich sehr, sehr nah dran, aber halt beruflich gebunden. Dementsprechend kann ich da nicht versprechen, daran teilnehmen zu können. Aber die Sachen dorthin oder dort wieder wegzukriegen, also selbst wenn jemand anderes sagt, okay, ich kann da hinkommen, aber leider nur mit Bus und Bahn und mehr als was in den Rucksack reinpasst, kriege ich nicht mit, ist es kein Problem. Die Sachen können wir vor Ort hinbekommen. Also ich bin auch erreichbar in so einem Falle. Also mich kann man auch anfragen. Und auch Sachen von mir auch mal bekommen, zur Not einen Autoschlüssel oder sowas in der Form. Also da ist alles, das wäre leicht regelbar. Ich gebe es auch gerne auch natürlich in die Runde auch weiter, auch in die Kandidatenrunde und frage auch gerne auch drüber hinaus nochmal nach, ob es da vielleicht nicht noch den einen oder anderen gibt, der da noch unterstützen kann. Ich sage so, es müssen ja nicht beide, die dann da sind, müssen auch Kandidaten sein. Also da ja. Nur idealerweise wäre es, wenn wenigstens einer von denen irgendwie was mit der Europawahl zu tun hat. Ja, genau. Ja, dann würde ich mich freuen, wenn du das einfach genau so mal in diese Kandidatinnengruppe bringst. Und wenn dann noch Material benötigt wird oder so, könnten wir ja theoretisch auch noch, müsste ja noch reichen, Flyer bestellen bis 28. Mai. Ja, sollte machbar sein. Ich habe es mir jetzt noch nicht so genau durchgelesen. Manchmal sind die ja ein bisschen empfindlich, was Merch angeht. Ich habe da müsste man nochmal schauen, ob man nur Informationsmaterial verteilen darf oder auch Merch. Weil da müssen wir halt schauen, was wir haben und was wir da hinkriegen. Ich weiß nicht, was du vor Ort hast, Elder, in Recklinghausen. Also ich denke mal, einen Infostand kriegen wir schon ausgestattet. Ich habe auch immer einen Rucksack jetzt im Moment gerade im Auto mal drin, mit dem ich immer locker irgendwelche Kleinigkeiten mal rausgeben kann mit ein paar Flyern, Aufklebern, Kugelschreibern und sowas in der Form. Das heißt, ich kann quasi aus dem Stegreif heraus einen Stehtisch basteln und auch komplett ausstatten, halt ohne Tisch aber. Ne? Aber also ein paar Dinge haben wir da, aber ich würde trotzdem gerne für diese Parteimesse wirklich auch ein paar mehr Flyer dabei haben, weil hier geht es meistens wahrscheinlich um Schülerinnen und Schüler, die dann dort vor Ort sind und auch vielleicht Leute, die auch sonst aus dem Umkreis dahin kommen und sich informieren wollen. Und ich glaube, der ist immer ganz gut, wenn die auch mal einen Flyer mit dabei haben, den sie mit nach Hause nehmen können. Und da sollten, glaube ich, ein paar mehr da sein. Ja, also ich hatte auch überlegt, wir haben ja auch einen eigenen Account bei dem Shop, ob ich noch Flyer bestelle, denn zumindest zur Landtags- und zur Bundestagswahl kamen dann auch immer mal wieder E-Mails an uns, dass man gerne Material hätte, also dass man Material zuschicken soll. Manchmal waren das Schulklassen, manchmal waren das Einzelpersonen. Da sollten wir halt auch irgendwas dabei haben. Jetzt überlege ich gerade, wie wir das am besten machen weil das mit dem Termin eilig ist. Wenn wir jetzt 200 Flyer also insgesamt 400 Flyer bestellen, wäre das genug, meinst du? Ich denke schon. Das dürfte klappen. Weil ich glaube, mehr als 200 kriegen wir auch so nicht verteilt. Dann würde ich die vielleicht einfach bestellen mit eurer Lieferadresse. Und ihr schickt mir irgendwie das, was dann auf der Messe nicht verbraucht wird, noch hinterher. Ja, können wir machen. Okay, dann bestelle ich die nämlich heute noch, weil das auch momentan tatsächlich in dem Shop ein bisschen dauert, weil natürlich jetzt alle kommen. Und hoffe, dass wir die noch rechtzeitig bekommen. Wenn nicht, kann ich mir vorstellen, ich habe gesehen, dass Tatjana und du, ihr kommt auch zum CSD nach Düsseldorf. Wir sollten genügend Flyer haben, um euch dann da noch was abzugeben. Okay. Ja, klar, klingt gut. Gut, dann haben wir noch ein Ticket 520429. Ah ja, genau. Da hat in Felbert Neviges Wülfrath, irgendwie da in der Ecke hat eine Podiumsdiskussion stattgefunden und Piraten waren nicht dabei. Wenn ich den Zeitungsartikel mir anschaue, der ist leider Paywall, aber wenn ich das oben richtig verstehe, waren da nur SPD, CDU und Grüne auf dieser Veranstaltung. Und wir sind jetzt angeschrieben worden. Ich weiß gar nicht, ob das ein Pirat ist oder ein piratisch interessierter Mensch, der das nicht so gut fand, dass da auch keine kleinen Parteien und keine Piraten waren. Und die Frage, die er zunächst mal hatte, war, ob wir denn dazu eine Einladung bekommen hätten. Und das kann ich von Landesverbandsseite definitiv verneinen. Es wäre jetzt noch die Frage, Martin, ob so eine Einladung vielleicht an euch gegangen ist, weil ihr seid ja da auch im Rat und so weiter vertreten. Nein, ich habe keine Einladung erhalten. Ja, und es kommt halt immer wieder vor, dass mit der Begründung, ja, dass wir nicht im Bund oder im Land vertreten wären, wir zu diversen Veranstaltungen im Vorfeld von Wahlen nicht eingeladen werden. Und das bedauerlicherweise auch, ja, war letztes Jahr auch während der Landtagswahl, bin ich auch nicht eingeladen worden von einer freien Gesamtschule, die wir eigentlich sonst immer unterstützt haben und die uns eigentlich kennen. Das ist enttäuschend, das kann ich nachvollziehen, aber wir haben halt keinen Anspruch darauf, denke ich, eingeladen zu werden. Ja, genau. Und da ich dann nur diese drei Parteien vertreten gesehen habe, nehme ich fast mal an, dass tatsächlich nicht alle eingeladen worden sind. Isan, du hattest eine Wortmeldung? Ja, ich möchte darauf hinweisen, dass es diesmal ja um die EU-Wahl geht und da haben wir einen Anspruch, eingeladen zu werden, denn wir haben einen Sitz im Europaparlament. Ja, nichtsdestotrotz, diese Veranstaltung ist vorbei. In dem Ticket sind ein paar Sachen, was man jetzt vielleicht noch machen könnte. Ich glaube, es hat wenig Sinn, sich im Nachhinein zu beschweren, dass man da nicht eingeladen war, weil die Kriterien, egal zu welcher Wahl, immer so gebastelt werden, wie den Leuten das recht ist. Isan, nochmal eine Wortmeldung? Ja, ich meinte das jetzt auch gar nicht so sehr, dass wir uns beschweren, sondern als Hinweis, dass wir diesmal wirklich mit Fug und Recht sagen können, ihr müsst uns einladen beim nächsten Mal. Also für uns selber, ich meinte das jetzt zum Beispiel an dich, Martin. Diesmal kannst du sagen, wir müssen, können eingeladen werden, weil... Martin, magst du dich denn dem Ticket dann mal annehmen und dem Menschen zurückschreiben? Also definitiv haben wir keine Einladung bekommen, weder auf dem einen oder auf dem anderen Weg. Dem einfach das erstmal so mitteilen und was er da sonst noch fragt oder für Ideen hat, die Piraten da vor Ort bekannter zu machen, wenn sie schon nicht eingeladen werden, das wäre ja auch irgendwie mehr so was in deine Richtung Richtung Kreisverband Mettmann. Ja, tatsächlich könnte ich ihm das mitteilen, ja. Allerdings wird das Problem nicht lösen, das wir ja immer wieder haben, dass wir einfach ja beiseite geschoben werden mit. Und da vielleicht sollten wir da mal doch uns Gedanken drüber machen, wie wir das in Zukunft können. Ja, aber mir geht's halt auch erstmal darum, weil ich finde das eigentlich gut, dass sich da auch jemand mal meldet und sagt, wie schade und fragt, was man noch machen könnte. Und es wäre einfach wichtig, dass wir dem auch zeitnah jetzt mal was antworten. Ja, mache ich. Super, danke. Dann schieße ich das Ticket gleich noch in deine Richtung. Okay, sonst habe ich nichts weiter im Protokoll. Haben wir noch sonstiges Wichtiges? Das scheint nicht der Fall zu sein. NÖ-Teil haben wir heute auch nicht. Yay, danke. Sorry. Ich würde ganz kurz gerne was fragen. Das dauert aber nur 2 Minuten. Im NÖ? Ja. Alles klar, gut. Dann schließe ich aber zunächst mal die Sitzung. Nächster Termin, überraschenderweise in 14 Tagen und das ist wieder ein Donnerstag und zwar der 30. Mai und das wird wieder um 20.30 Uhr im Mumble stattfinden und damit beende ich die heutige Sitzung um 21.23 Uhr. Vielen Dank.